Hello, hello, hello, friends! Hallo, hallo, hallo, Freunde! Let's all have a goal to become a safe shelter for everybody. Lasst uns alle das Ziel haben, für jeden ein sicherer Zufluchtsort zu sein. Look, and then he tells us, for it never stops believing the best for others. Dann heißt es, denn sie hört niemals auf, das Beste für andere zu glauben. Do you know, as I did my teaching about the heart, als ich über das Herz lehrte, there is a truth from the book of Proverbs that really, really touched. Gibt es eine Wahrheit aus dem Buch der Sprüche, die mich wirklich berührt hat? And it's talking about the crooked heart and an understanding heart. Darin geht es um ein verkehrtes Herz und ein verständiges Herz. And it's really interesting. The Bible says, a crooked heart finds no good. Es ist wirklich interessant, wie die Bibel sagt, dass ein verkehrtes Herz nichts Gutes findet. Do you know, there are people who never see the best in the others, always see the problem. Es gibt Menschen, die sehen niemals das Beste in anderen, sondern immer nur das Problem. And then we think it's because of the others. Und dann denken sie, dass es an den anderen liegt. No, if you never see the good in people, it's because of your heart. Nein, wenn du nie das Gute in anderen siehst, dann liegt es an deinem Herzen. Because your heart has not learned to truly love. Denn dein Herz hat nicht gelernt, wirklich zu lieben. You know, we think in optimist and pessimist. Wir unterscheiden in Optimist und Pessimist. But I don't think like this anymore. Aber ich denke nicht mehr so. I think people with an understanding heart and people with a crooked heart. Ich unterscheide in Leute mit verständigem Herz und Leute mit verkehrtem Herz. So if you don't have a right heart, you're not going to see the best in people because you don't love. Wenn du kein richtiges Herz hast, dann siehst du nicht das Beste in den Menschen, weil du nicht liebst. But Reinhard, isn't that naive? People are going to use you and abuse you and take advantage of you. Aber Reinhard, ist das nicht naiv? Leute werden dich ausnutzen, missbrauchen und benutzen. Sure. Sicher. They've done this with me for decades. Das haben sie jahrzehntelang mit mir gemacht. I've been lied about, I've been robbed, I've been cheated, oh, everything. Ich wurde belogen, beraubt, betrogen, alles. I just keep loving. Ich liebe einfach weiter. I just keep seeing the good in people, not the bad in people. Ich sehe weiter das Gute und nicht das Schlechte in Menschen. If you don't see the best, then you actually don't love. Wenn du nicht das Beste siehst, dann liebst du in Wirklichkeit nicht. You need to see and decide the best for everybody. Du musst für jeden das Beste sehen und es ihm wünschen. Look what he says then. Weiter sagt er. He says, love never takes failure as defeat. Liebe stuft ein Scheitern niemals als Niederlage ein. For it never gives up. Denn sie gibt niemals auf. So it's very interesting. Many times when we see a failure in one area, the only thing we see is defeat. Es ist interessant, immer wenn wir in einem Bereich einen Misserfolg sehen, dann sehen wir nur noch Niederlage. Ah, you will never succeed. Ah, du wirst das niemals schaffen. Ah, you're never going to be able to learn this. Ah, das wirst du nie lernen. You know, that's not love. Das ist keine Liebe. Love does not quit and love has this attitude. Liebe gibt nicht auf und sie hat folgende Einstellung. You might have lost a round, but you're going to win the fight. Du hast vielleicht die Runde verloren, aber du wirst den Kampf gewinnen. You know, in boxing you can lose a round. That doesn't mean you've lost a fight. Weißt du, beim Boxen kannst du eine Runde verlieren, aber das heißt nicht, dass du den Kampf verloren hast. If you're a person who quickly gives up on people, it's because you're a person who doesn't love people. Wenn du jemand bist, der Menschen schnell aufgibt, dann bedeutet das, dass du Menschen nicht liebst. Listen. Hör zu. We have had so many experiences at our school of the prophetic of, and supernatural. Wir hatten so viele Erlebnisse auf unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. I tell you what, we had enough people that I felt like giving up on. Wir hatten genug Leute, bei denen ich aufgeben wollte. In fact, in our very, very first weekend when we traveled to Goiânia, Daniel and me to do our school. Bei unserem allerersten Wochenende, für das Daniel und ich nach Goiânia flogen. You know, we went to the airport to fly back home to São Paulo and I wanted to give up. Fuhren wir danach zum Flughafen, um zurück nach São Paulo zu fliegen und ich wollte aufgeben. You see, the Bible doesn't say that love never feels like giving up. Die Bibel sagt nicht, dass man sich nie nach aufgeben fühlt. The Bible says love never gives up. Sie sagt, Liebe gibt niemals auf. I felt like giving up. Ich hatte das Gefühl, aufgeben zu wollen. I really did. Das hatte ich wirklich. But I decided we're not gonna give up because as long as you love, you can't give up on people. Doch ich entschied mich nicht aufzuhören, denn solange man liebt, kann man Menschen nicht aufgeben. Do you know what was the crazy thing? Weißt du, was das Verrückte war? The people who made me feel like giving up were the people who had the most powerful transformation. Die Leute, bei denen ich das Gefühl hatte, aufgeben zu wollen, waren diejenigen, die die stärksten Veränderungen erlebten. One of the persons who really made me feel like give up. Eine der Personen, bei der ich wirklich aufgeben wollte, hugged me at the graduation and said, I've never in my life encountered love like I have from you. Umarmte mich bei der Abschlussfeier und sagte, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Liebe erfahren wie von dir. I ask this question. Ich stelle diese Frage. How many people have not reached their potential in life and in God? Wie viele Menschen haben ihr Potenzial im Leben und in Gott nicht erreicht? Because we gave up on them. Weil wir sie aufgegeben haben. That means we didn't love them. Das bedeutet, dass wir sie nicht liebten. So remember. Also denk daran. Whatever people go through, whatever they live through, whatever is happening in their life. Was auch immer Leute durchleben und was immer in ihrem Leben geschieht. Do not give up. Gib nicht auf. God loves you and he doesn't give up on you. Gott liebt dich und er gibt dich auch nicht auf. There were so many reasons where he could have and should have given up on us, but he never did. Es gab schon so viele Gründe, dass er uns hätte aufgeben können und sollen, aber das tat er nie. If we can be an expression of God's true love, we're going to lead so many people into their potential. Wenn wir zum Ausdruck von Gottes Liebe werden, dann werden wir viele Leute in ihr Potenzial bringen. I remember many years ago. Ich erinnere mich vor vielen Jahren. I invested my life into a young man. Da investierte ich mein Leben in einen jungen Mann. And then this young man made a huge mess out of his life. Und dann hat dieser Mann sein Leben so ruiniert. And everybody gave up and everybody told me to give up on him. Dass jeder aufgab und mir sagte, ich soll ihn ebenfalls aufgeben. I refused to. Ich weigerte mich. I said no. Ich sagte nein. Jesus leaves the 99 righteous sheep and he goes after the one who's walked away. Jesus verlässt die 99 gerechten Schafe und geht dem einen hinterher, was wegläuft. And I never gave up. Ich gab nie auf. And he had a powerful encounter with God. Back loving Jesus today. Und er hatte eine starke Begegnung mit Gott und heute liebt er Jesus wieder. If you quickly give up on people, it simply means you have not learned to love people. Wenn du Menschen schnell aufgibst, heißt das einfach, dass du nicht gelernt hast, Menschen zu lieben. Learn to keep going and keep loving people until you are with Jesus in heaven. Lerne dran zu bleiben und Menschen zu lieben, bis du mit Jesus im Himmel bist. I shall see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.